Hallo Fritz, wir fangen neu an als der nächste Interviewteil und zwar über das Dorf Neu-Pasova. Wie hat sich denn so das Dorfleben gestaltet? Was hat die Mutter für Arbeiten ausgeführt? Wie muss man sich die Bauernwirtschaft vorstellen? Was für Tiere waren da? Wie hat sich so das Leben im Dorf abgespielt? In meiner Jugendzeit, wo ich in der Volksschule war oder in der Bürgerschule, waren die Ferien eigentlich immer auf dem Dorf bei meinen Verwandten in Betschmen. Da habe ich also mehr von der Landwirtschaft mitgekriegt, weil wir da ja immer in den Sommerferien, da hatten wir ja 3 Monate Sommerferien von der Schule, da war also Zeit und Muße und man war einfach 3 Monate dort, nicht? In Neu-Pasow war das natürlich etwas kürzer. Da waren es ja nur irgendwo 2, 3 Jahre, die ich dort etwas mitgekriegt habe. Aber da habe ich nie irgendwie mitgemacht, also dass ich dabei war bei dem Dreschen oder sonst beim Einbringen der Ernte. Aber in Betschmen war ich ja eben immer dabei, weil es im Sommer war. Eben bis im September hat erst die Schule wieder angefangen. Das heißt, ich habe das so richtig mitgekriegt, die Ernte und auch dann auch das Bestellen des Feldes, wenn da wieder was angepflanzt werden musste, was eben im Sommer gemacht werden muss. Das heißt, die Bauern dort, meine Verwandtschaft waren alles Bauern in Betschmen. Und deswegen war ich da involviert in den Geschäften, was der Bauer da so machen muss bei der Ernte, habe ich mitgekriegt. Und mit meinem Cousin, nicht, der dann auch immer mit dabei war, also Der Bauernsohn dann. meistens der Bauernsohn von meinem Onkel, Ja. nicht? Und der hatte auch schon mitarbeiten müssen. Das heißt, sowas so 12-Jährige machen können oder 10-Jährige, nicht? War immer etwas. Aber grundsätzlich ist es so, dass sie in der Regel haben sie Mais angebaut und eben Weizen und Hafer. Gerste oder sowas kann ich mich nicht erinnern, dass da mal eine Ernte war mit Gerste, denn sie brauchten für die Fütterung der Schweine und ja, wir kriegten dann noch irgendwie Mais. Also die haben den Mais gekriegt. Die Pferde zum Teil auch, aber die haben ja auch Hafer gekriegt. Da brauchten sie also den Hafer, weil sie alle hatten ja Pferde für die Bauernwirtschaft. Da war kein Traktor in der Nähe oder sowas, kein Mensch, alles nur Fuhrwerke. Und wer kein Fuhrwerk hatte, also keinen Wagen hatte, hat sich dann geliehen. Das war dann mehr bei Leuten, die Handwerker waren, die hatten das ja nur nebenher gemacht in Landwirtschaft. Aber das war dann so, dass man also bei der Weizenernte, da war ich immer meistens dabei, dass man also, ja, alles war nämlich auf dem Feld und dann, was macht man die Kinder? Ja, die Kinder nehmen ja auch mit. Und wir hatten dann mehr oder weniger so im Schatten, viel Schatten gab es da nicht. Da war vielleicht, wenn es hochkommt, pro Feld ein Baum und da hat sich dann alles abgespielt in der Hitze. Da hat man dann Pause gemacht, da hat man dann etwas Pause gemacht und hat also was gegessen. Aber sonst waren sie immer am Feld, die Männer, war immer eine ganze Gesellschaft dabei. Also, wo man sagen, eine Sippe, ne? Der Onkel und dann wieder der andere Onkel hat dann dem geholfen. Sein Feld musste ja von Hand mit der Sense gemäht werden. Das war also eine unheimliche Arbeit, habe ich mir damals gedacht. Ne? Also in der Hitze, die haben sich dann dauernd hier immer wieder den Schweiß von den Stirn gewischt und aber immer wieder weiter, bis das Feld abgemäht war, nicht? Und nebenher, ein paar Schritte hinter dem Mähmann sozusagen, war dann irgendeine Frau oder die Mutter oder was weiß ich schon, die größeren Töchter, nicht? Die haben dann die Halme aufgenommen und sie zu Garben gebunden. Das hatten sie, glaube ich, Klecken genannt. Also ich glaube, so hat sich's angehört. Aber egal. Und dann wenn das dann, da ging so ein Feld, also war schon den ganzen Tag, wo sie da fest gemäht haben, um da so ein Feld fertig zu haben. Mit Aufstellen dann der Garben zu so kleinen vertikale Pyramiden, nicht? Die Garben so gegeneinander gestellt, dass sie stehen bleiben und dass das Wasser abläuft, damit sie Und wie also nicht. nanntet ihr eben die, weißt du nicht mehr, das mit dem Begriff Puppe Ja, oder nee. Heinze oder Das habe einfach da, Garben? ja, da habe ich also. Was wir machten, das weiß ich noch genau, um die Garben zu binden, hat man früher sozusagen auch Stroh genommen und hat da so irgendwelche, Palme. nein, nein, nicht Halme, das war dann schon mehrere Stroh zusammen, so zusammengewickelt, dass es also hält und mit dem hat man dann, aber das habe ich eigentlich nur wenig gesehen. Ich habe dann gesehen, beziehungsweise auch selbst gemacht, dass man eine Schnur hat man dann da und am Ende dieser Schnur war ein viereckiges Hölzchen, vielleicht 3 mal 3 Zentimeter, mit an diesem Strick, nicht? Und mit diesem Strick, den musste man immer horizontal so hinlegen, damit die Frauen, die die Halme aufgenommen haben, sie da drauflegen und dann zur Garbe gebunden haben, nicht? Dass die da lange noch, nein, nein, das hat man 3 mal umgedreht und schon war die Garbe fertig, nicht? Das hatte, dieses Klötzchen von Holz hatte das verhindert, dass Gut, das ja. aufgeht, nicht? Und diese Arbeit war also bei meinen Onkeln und Tanten immer so mit dem Mähen. Während bei meinem Großonkel, das war der reichste Bauer da im Dorf, der hatte dann schon eine Mähmaschine, die also nur mäht, sonst nichts. Da kam man hinten dann die Halme raus, nicht? Und die musste man dann auch noch aufnehmen und zu Garben binden. Das war dann der letzte Stand vor der Flucht, ja. Und das war die Sache, ja gut, und dann hat man die mit dem Wagen am nächsten Tag. Oder nicht am nächsten Tag, kann ja nicht sein, sondern eben nachdem man meinte, jetzt ist Getrocknet war. trocken genug, jetzt wird die Frucht eingeholt und wird auf seinem eigenen Hausgelände hinten, meistens im äußeren, also im letzten hinteren Teil des Grundstückes also aufgestellt, beziehungsweise, ja, die Garben hat man ja. Ja, also das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das ablief. Aber jedenfalls, die mussten ja so gelagert werden in der Nähe beim Dreschen, in der Nähe des Dreschwagens. Nicht, was weiß ich, weit rein, da, was man beim Dreschen noch holen musste. Und das Dreschen ging dann immer so, dass also, das war in diesem Falle hier der Schmied, ein Schmied, der hatte sozusagen eine Dampfmaschine sich, ja. Ob er sie geliehen hat oder gekauft hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, der hatte diese Arbeit mit der Maschine, mit der Dampfmaschine inne und musste dann eben je nach Bestellung dann und dann im Hof sein mit seinem, es waren immer drei Teile, die Dampfmaschine, dann der Teil, wo die Garben praktisch in den, also das Korn aus den Ähren entnommen wird, ja, und dann wenn der wurde Stroh dann aufgeladen wurde, das war dann Elevator, ein hast du gesagt. Elevator, ja genau. Da Eine hat es Art Förderband. ein Förderband, so ist es. Und bei diesem Dreschwagen selbst, da war natürlich, da kam das Korn dann raus und die Spreu. Und wir Kinder mussten also dann die Spreu, ja, da haben wir das. Spaß gehabt, also die Spreu mehr oder weniger in eine Sackzahl oder ich weiß gar nicht mehr, da hatten wir auch irgendwo hingebracht, aber das ist mir jetzt ganz völlig entgangen. Ich weiß auch gar nicht, was sie damit gemacht haben, Ja, mit und dem Spreu. wohin führte der Der Elevator? Elevator, Welche Teile? Das Stroh. das Stroh, Aha. das also gedroschene Aha. Stroh kam dann auf den Elevator und dann waren dort 2 Männer auf diesem Areal, wo das hin sollte, nicht? Und haben das dann immer mehr oder weniger zu einem großen ja, wie hat man gesagt, na, fällt mir nicht ein, also Also bereits auf Strohschieber, einem Puppe. glaube ich, haben wir gesagt, Strohschieber, also Das war dann meistens wegen des Feuers, ja, oder wegen der Feuergefahr, möglichst weit weg vom Haus. Aber auf einem Tenn, auf einem Ja, Hochboden noch, nein, oben, nein, nein, nein, auf der auf der Erde, Erde. auf der Erde ebenerdig, nicht mehr. Der Aufbau war ja so, dass man also zuerst mal das Haus hatte und Hausgarten. Es war immer so ein langer Schlauch und dann hinten die Stallungen und da hinten war noch ein sogenannter Treppplatz. Bitte Name, was das bedeuten sollte, weiß ich nicht, aber jedenfalls dort wurde der Stroh gelagert. Und in großen Mieten, nicht? Die waren manchmal jetzt, wenn ich mich erinnere, bestimmt 5 oder 6 Meter hoch, je nachdem, wie viel Felder man hatte oder wie viel Weizenfelder, nicht? Dort war dann auch, sag mal, war auch dann die Reste der Maispflanzen gelagert, nicht? Also jedenfalls beim Drusch war das dann so, dass also das hat man sehr früh angefangen. Ich würde sagen schon um 6 Uhr, nicht? Musste ja diese Dampfmaschine zunächst mal geheizt werden, damit der Dampf entsteht und damit er hier über Lederbänder Die sozusagen die Keilriemen. Keilriemen sozusagen alle diese Apparaturen da mechanisch in Ja, Bewegung setzen konnten, nicht? Und da waren eben immer sehr staubig sehr wahrscheinlich auch. staubig, Gott sei Dank. Also da war dann einer, der die Garben entnommen hat, zugereicht bekommen hat, nicht? Da hat es so mit schwingenden Armen diese Halme da rein Eingefüttert, ja. eingebracht, so, nicht? So ist Eingeschlichtet. wie, sag mal, bei einer Mangel, wenn du da jetzt hier so ein fesches Stück reinschiebst, so hatte der da das Ding reingeschoben und da. Und das hat jetzt immer geruckelt und gewackelt, weil da irgendwie ein Sieb war, was ja so die Spreu vom Weizen getrennt hat, nicht? Und unten war dann so ein Ausfluss, da musste immer ein Sack dran sein, da kamen dann die Körner so raus. Und wenn dann so ein Sack voll war, musste natürlich einer den vollen Getreidesack auf den Dachboden tragen. Und dort wurde er dann so in Schichten von vielleicht maximal 20 Zentimeter, nicht? Aufgeschichtet, da war der ganze Dachboden war da voll, immer wenn die Ernte eingebracht worden ist mit Weizen. Dort war er dann noch, wurde er dann getrocknet, mehr oder weniger. Nicht? Man hat den Mann auch gelegentlich umgeschaufelt, nicht? Damit der Weizen richtig trocken wird und nicht so und nicht schimmlig wird. Nicht? Wenn der also feucht wird und dann nicht umgelegt wird, nicht getrocknet wird, dann wird das schlecht. Nicht? Schlecht. Ich komme nochmals aufs Feld zurück. Hast du eine Erinnerung, ob dann die Frauen mit Essen kamen oder wo man eine Jause gemacht hat oder ob die all die Feldarbeiter und die männlichen Familienmitglieder dann Bier oder Most tranken oder? Also die Felder waren ja meistens sehr weit weg Weit weg, ja. und zwar verstreut, nicht so, dass alles kompakt an einem zusammenhängenden Bereich war, sondern da war dort ein paar Quadratmeter Felder und dort ein paar Quadratmeter Felder, meistens Felder in der Größe einer Tagesarbeit, nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Felder, sag mal, erworben hat, die nur, sagen wir mal, irgendwie nur ein paar Stunden zu bearbeiten ist, dann muss man wieder weg. Und da hat man ja auch in früh deshalb auch immer alles gleich mitgenommen. Und ich weiß nicht, ich meine, hat man immer nur kalt gegessen. Und vielleicht eben vor allen Dingen dann Trinkwasser mitgebracht, nicht? Zum Trinken. Also auf keinen Fall irgendwie Most haben wir überhaupt nicht gekannt. Und Bier auch also nicht. Bier auch nicht, war einfach zu teuer und Wein war auch nicht. Also das war dann schon in anderen Gegenden, wo es Wein gab, da hat man vielleicht Wein getrunken, aber da den Bechmen nicht. Auf Pasewalk komme ich dann noch zurück, aber das ist jetzt hier in Bechmen, das ist noch so ursprünglich, die Bauern, die hatten da schon sehr viel zu tun im Sommer. Also, und dann ist man ja bei dieser Ernte natürlich mit dem Wagen voll beladen, mit allen, die da mithelfen, dann nicht rausgefahren. Und manchmal hat man einen Baum, sonst, also dass sich jemand da so irgendeine Hütte aufgebaut hat, kann, weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Also da wären viel zu viele Nein, nein, also das war, also gut, muss man vielleicht sagen, da wo ich bei meinem Onkel da war eben gerade auf diesem Gelände auch ein Baum. Und da spielte sich dann sozusagen die Pause alles da unter dem Baum, da hat man sie hing, also ja, wie so eine, wie so, wenn man Naja, sich unter den Baum heute, gesetzt, ja, ja. unter den Baum gesetzt, hat man Decken ausgehalten und hat also, sagen wir, serviert oder sagen wir, etwas zusammengestellt haben dann die jungen Mädchen, nicht? Also da haben die 12-jährigen Mädchen schon gewusst, was man da alles braucht und war man sehr schnell, denn das waren die, die ja nichts machen mussten, nicht? Auf dem Feld. Die mussten das dann alles vorbereiten, die wussten das doch schon, nicht? Auch spielerisch dann so vorbereitet. Ich weiß noch, die haben dann gesungen oder was, Blödsinn gemacht, aber nachher, wenn es darauf kam, also dass die dann hier die Pause haben wollten, nicht? Die Jause, da haben sie dann Speck, meist Speck habe ich, kann ich mir erinnern, Speck und Knoblauch und lauter so und Zwiebel. War da und manchmal war auch etwas schon vorgekocht, aber das mussten sie dann wärmen. Aber ich habe noch nie an der Feuerstelle, an dieser Stelle, vor lauter Angst, dass was anbrennt, Ja. gemacht. Also es muss schon kalt In einem gewesen warmen sein. Topf vielleicht Warmen noch. Topf vielleicht und dann gut noch gehalten, dass es wirklich warm bleibt, nicht? Also das war jetzt mit dem Getreide. Und im Oktober war ich ja selten im Ort, auf dem Dorf, weil da ja wir in der Schule waren, wir Kinder. Und da war dann die Maisernte. Die Maisernte war im Oktober. Aber ich weiß, als ich mal wirklich mal an einem Oktober oder mal im Maisfeld tätig war, aber das war später. Kannst du Kann was ich aber noch? darüber sagen, also das war schon, da ist man ja dann durchgegangen durch die Maisfelder. Die sahen anders aus als heutzutage ein Maisfeld. Wenn man heutzutage ein Maisfeld sieht, dann meint man wirklich, da ist der Mais gesät worden. Nein, damals hat man den Mais in Reihen gesät. Und dann, wenn die jungen Triebe draußen waren, da hat man sozusagen alle diese Reihen, wo dann die Triebe rauskamen, hat man dann angehäuft, sodass immer mehr oder weniger man sah, also die Erhebungen fast ähnlich Beim wie beim Spargel. Spargel, aber nicht so, das war also wenig kürzer, also die Abstände der einzelnen Reihen waren vielleicht maximal 40 Zentimeter, nicht? Denn später konnte man durchlaufen, ja? Man hat aber, es war ja elastisch da, Meistens Mais, ja, Pflanzen. Pflanzen, ja, da konnte man also durchlaufen, ja. Und die mussten dann angeholfen werden. Und dann mussten sie, weil sie ja mit einer Sämaschine, die alle, was für sich, man kann nicht sagen, alle 10 Zentimeter ein Körnchen, sondern Nein. das ging halt einfach durch, nicht? Und dann liefen die. Das war dann so, dass manche Körnchen zu nah waren. Da war das also, wenn die ausgetrieben haben, dann hat man wieder in Feldarbeit das sozusagen auszugeizen. Das heißt also, dass die Also zu Abstände säubern, einigermaßen gleichmäßig ja. sind und diese Pflanzen, die sie da weggeschnitten haben, die haben sie dann gleich verfüttert. Das haben die Kühe gekriegt. Vielleicht auch die Schweine, aber meistens ich würde sagen, die Kühe, vielleicht haben doch die Pferde gefressen. Das kann ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Aber jedenfalls, das war auch nochmal eine strenge Arbeit. Da ist man dann mit der Sichel durchgelaufen. Da hat es dann alles auf die Seite geworfen und dann also zum Wagen getragen. Das war eine Arbeit, die monatelang immer sukzessive gemacht worden Okay. ist, weil das immer wieder ausgetrieben hat und dann hat man es wieder weggeschnitten. Was auch noch interessant ist, dass du mir vielleicht auch sagst, was hat man mit dem Mais gemacht? Du hast mir ja gesagt, also man hat kein Maisbrei, keine Polenta oder Ja, so das gegessen. stimmt. Wofür hat man den Mais, Also die der Mais hat man Maispflanze? für die für die Schweine gebraucht. Die Sorte, die am häufigsten vorkam, das war der Mais, der für die Schweine war. Und den Mais für die Schweine, die hat man ja also nicht die Kolben hingeworfen, sondern man hat die erstmal vom Kolben getrennt. Da hat man so kleine Maschinen, da hat man drehen können und die Kolben rein, hat es die, die Körner vom Kolben getrennt. Und hat man dann die, den, sogar die, die Körner noch geschrotet, hat man auch nicht so den vollen Korn, Maiskorn hingegeben, sondern geschrotet, womöglich noch etwas eingeweicht. Und da waren die, die haben das da runtergewürgt. Das war wirklich eine Schmatzerei. Ich habe es ja nicht gemerkt, aber mein Vater hat immer gesagt, das hat man, man hat dann schon gemerkt, dass die am Speck, dass das Tier mit Mais aufgewachsen ist. Mhm. Also viel Mais gegessen hat. Zwar hat das so, so eine leichte gelbliche Farbe gehabt, der Speck. Also der, nicht das Fleisch, sondern das Fett da, nicht? Sie haben vielleicht auch das Mais verkauft. Vielleicht für Polenta, aber im Haus wurden, also ich habe keine Polenta gesehen, dass da mal Polenta gemacht wird. Zum Unterschied im Banat, also im rumänischen Banat, da war das gang und gäbe, nicht? Da war Polenta auch ein großes, ja, großes Essen, nicht? Mit dem Mais war jetzt also auch verbunden. Was haben wir mit dem Stiel und den genau, Stängeln ja, und dem, so weiter? Ja, ja, da war ja so, wenn man sich so überlegt, ich kann mich erinnern, dass sagen wir, vielleicht 2, 3 Kolben an einem Stängel waren, nicht? Ja, gut, mehr vielleicht auch nicht, ja. Dann hat man den Mais, ja, so jetzt, was macht man mit dem Mais zuerst? Also weiterhin, ja, da wurde also eingebracht, die Kolben, dann vom, den Bast vom Kolben runtergerissen, das war auch eine Heidenarbeit, und dann den puren Kolben mit den gelben Körnern, nicht, war dann immer noch nicht zum Essen bereit, also zum, zum Füttern bereit, er musste dann noch getrocknet werden. Und zwar hat man das, dafür einen speziellen ja, Scheuner gebraucht. Scheune ist übertrieben. Das war ein Lattengestell, das etwa so 1 Meter bis 1,20 Meter über den Boden aufgestellt worden ist. Da waren so Gerüste darunter, damit die Mäuse nicht dran können. Und da waren dann die, die Maiskolben eingelagert, und zwar eben nur in Latten mit Abständen, damit es also richtig durchlüftet wird. Und der Name dafür war der Çardak. Und Çardak ist ein, bestimmt ein türkisches Wort dafür. Das war eben von den Türken übernommen. Übrigens haben die auch den, den Mais dahin gebracht, ne, die Türken. Ja, in der Schweiz sagt man Türken, Türke. Ja, wir haben überhaupt Kukuruz gesagt und nicht Mais. Ich habe nur den, ich habe den Namen Mais erst in Deutschland nach der Flucht mitgekriegt, sonst war das Kukuruz. Dort lagerte es sozusagen, bis es dem Bauern gesagt hat, naja, vielleicht jetzt ist es wieder trocken oder hat es vielleicht durch irgendetwas erkannt, dass es jetzt trocken ist, und dann hat man das so verbraucht, täglich, was weiß ich, oder vielleicht für 2 Tage mal die Körner vom Kolben getrennt mit dieser Maschine, die musste man da so drehen und dann fielen dann die Körner raus. Und die hat man dann auch noch geschrotet, da hat der Bauer auch noch etwas gehabt, eine Maschine, mit der er das gemacht hat. Alles, alles mechanisch, nichts elektrisch, elektrisch war überhaupt nicht. War überhaupt nicht in dem Dorf. Also jetzt und, haben die Schweine die Körner gefressen, geschrotet, und was war mit dem leeren Butzen quasi? Genau, mit dem Butzen, das war dann eigentlich ein Brennmaterial, und mit den Stängeln war auch Brennmaterial. Die hat man dann, die Butzen hat man dann auch in dem Çardak dann liegen gehabt, und dort hat man sie dann benutzt für den Winter einzuheizen. Wenn die trocken waren, das ging dann schnell, und die Stängel, die hatte man dann schon, ja, sobald, ich meine, bei der Ernte waren die ja schon fast Da hat man schon nichts Grünes mehr dran gesehen. Das war dann schon alles verwelkt und war eigentlich so, ja, so Papieren. Ne? Das Ja, ja. war dann leider so faserig. Das hat man einmal zum Heizen des Anheizen oder Aufheizen des Backofens verwendet. Da hat man den Backofen, der ja das war ein eigenes ja, Gebäude kann man nicht sagen, aber das war eben auch im Treppplatz, also etwas weit weg vom Haus, alles wegen der Brandgefahr, Gefahr, nicht? Und ja. da hat man den Ein Backofen, gemauert das oder war so Sven? gemauert und ein bisschen so Rund. oben gewölbt, nicht? Und dann war da so ein blechernes Türchen und also Türchen ist vielleicht zu wenig gesagt, das war schon so groß, dass man gut den ganzen, so ein Brot ganzes rein. Bündel von diesen Maisstielen reinbringen konnte. Das geht ja. Das hat immer gebrannt, gleich wie Zunder. Nicht? Und dann braucht es schon viel, bis der dann sehr warm geworden ist, um dann das Brot so reinzuschieben. Nicht? Und dann hat man auch diesen Bast, den man vom Kolben erstmal wegtrennen musste. Denn wenn das Korn reif ist, dann tut sich dieser Bast ein bisschen wegwölben vom Kolben, aber es ist noch nicht ganz weg. Vorher ist er ja zu. Ja, er Sieht muss man noch gar gegen nichts. unten Ja, da war anreißen auch das oben so Bart, Ja, ja. Die da muss ehemalige man, Blüte. ja, die ehemalige, da musste man das runterziehen und das nannte man Bast und Ja. das war auch in manchen, also die Fülle für das Unterbett, also für die Matratzen. Matratze. Weil die Matratze war im Grunde genommen ein gefüllter Sack, Riesensack, nicht? Und ich weiß auch noch, man hat es also so auch gespürt, wenn man sich reingelegt hat, dann hat es auch immer so geknirscht, Geknistert. geknistert. Und habe ich auch nicht gewusst, warum, hat mir aber keine Gedanken gemacht, nicht? Nachher habe ich schon mal mitgekriegt, dass das also Bast ist. Wenn der natürlich durchgelegen war, nicht, da war von dem Bast nichts mehr übrig, da war das nur noch Staub. Kann ich mir vorstellen. Ja, und was hat man dann noch? Ja, und das war Im dann auch Dorf ein das Miet Heizmaterial. oder noch die Schweinehaltung, die Ja, Kühe. gut, ja, aha, ja, das ist auch noch etwas. Also normalerweise war es ja so, dass Kühe und Rinder und Kälber, na Kälber weiß ich jetzt gar nicht, aber Rinder und Kühe gingen täglich auf die Weide. Da kam dann ein Ton, also der Kuhhirte, der hat geblasen in der Früh. Da brauchte man nur einen Stall rausmachen, dann gingen diese Rinder und die Kühe einfach so getrottet raus. Das war für die, bei den Schweinen. Wenn der kam mit seinem Ton, den haben sie schon Mit erkannt. einem Horn, hast Mit gesagt. Horn, ja, mit einem Horn hat er geblasen. Dann hat man nur, dann waren die schon ganz nervös und haben dann gewartet, dass man die Stalltür aufmacht und dann sind die mit einem Karacho raus, nicht? Dann rumgerutscht. Und das war dann natürlich beim Heimkommen genauso. Da musste man, die haben dich umgerannt, die haben da keine Rücksicht genommen, die Schweine. Wahrscheinlich waren sie so hungrig, denn dann sind sie, also, das war so oft, also wunderlich zu sehen, wie die dann die Kurve genommen haben, wenn sie das eigene Tor erkannt haben, aha, und da rein, und dann sind sie oft mal weggerutscht und mussten nochmal zurück, dass sie reinkommen und an den Trog, der Ja. natürlich dann mit Fressen gefüllt war, nicht? Und das war also bei den Kühen war das immer so, dass wir Kinder Angst hatten, na, auf den Stier, wenn der Stier, wenn der da, da darfst du nichts Rotes anhaben und so weiter, musst du sehr weit wegstellen, der geht dich an, nicht? Ja. Das war so bei den Kühen, da waren wir nicht so begeistert, weil man immer diesen Stier, obwohl ich nie einen Stier gesehen habe oder gewusst habe, wer das Stier ist. Aber bei den Schweinen, du sagst, die waren dann hungrig, wenn sie nach Hause kamen, ja, Ja. gingen die nicht auf die Weide, um was zu Ja, fressen. nein, die gingen. Ich meine, damals gab es noch einen Eichenwald nahe des Dorfes, ja. Ob die da noch reingetrieben worden sind, um Eicheln zu fressen, also, ich meine, irgendwann gibt es ja die nicht mehr. Und neue, bis die neue kommt, dauert es. Also Ein Jahr, ich ja. meine, ich weiß nur, dass dort ein Ziehbrunnen war und ein, ja, ich will mal sagen, ein Lehmloch. Die haben sich wahrscheinlich da in dem Lehm und so weiter herumgesuhlt. Das war deine Hauptarbeit. Vergnügen. Aha, Ich und nehme an. vielleicht auch im Ach. Wald eben etwas feuchter war, wo sie mit ihren Schnauzen da ihrem der, Obwohl, die Erde umgraben und ja, Pilze und Würze sind das oben. könnte sein. Also der Wald war ja staatlich, nicht? Also der war nicht, hat nicht im Dorf gehört. Also ob sie das gedurft hätten, aber wahrscheinlich haben sie, ja, also da war ich ja nie dabei. Ich weiß nur, dass da ging ja auch eine Straße vorbei und wenn wir dann nach Betschmen gefahren sind, mussten wir mit dem Zug zu einer Haltestelle, die fast 2 Kilometer vom Dorf weg war. Da musste man immer abgeholt werden und da hat man mir mal erzählt, ja, das ist, ah, das ist ja, das sind die Schweine dann, nicht? Also das ist, ja, im Winter kamen die nie raus, glaube ich. Also im Winter kann ich mich Ja. nicht erinnern, war ich auch nie im Ort. Und jeder hatte dann auch einen Hühnerhof. Gab es Ja, eventuell auch Schafe noch nein, oder also Ziegen oder? Schafen und Ziege habe ich also als Haustier kaum gekannt. Das hat man da nicht gehabt. Das Ziegen und Vielleicht zu Schafe, trocken. das hatte ich erst da oben mal in Slowenien gesehen, aber da unten nicht. Vielleicht zu heiß, zu Ja, trocken. wahrscheinlich ja auch Gott, mit Schafen sich noch zu beschäftigen. Also das kann sein, dass vielleicht ein Serbe mit seinen Schafen am Ende der Erntezeit da durchgehen konnte durch die Felder, aber sonst, na, also jedenfalls da, ich habe keine Schafe gesehen und keine Ziegen. Ich weiß auch nicht, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich bei meiner Verwandtschaft irgendwo, dass die mal ein Schaf oder 2 Schafe oder 2 Ziegen gehalten haben. Weiß ich nicht. Nein, nein. Und Und Hühnerhof ja, waren und nur beim Hühner Hühnerhof, ja, oder das auch hatte Enten oder? jeder, ja, die hatten viele, viele haben Enten und auch einige Gänse. Also Enten haben viele gehabt. Allerdings kann ich mich, Enten bräuchten eigentlich Wasser. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, also ich kann eigentlich mehr nur berichten von den Hühnern. Und da war es jetzt immer so, dass junge Hühner gesehen habe mit der Glucke. Und dann habe ich auch mitgekriegt, dass das also nicht so ist, dass jedes Huhn zur Glucke wird. Das ist dann wie so individuell verschieden. Das hat man dann gemerkt, wenn ein Huhn immer auf einem Nest saß, wo sie ein Ei gelegt hat und nicht runterging. Dann hat man gesagt, ah, das ist jetzt nicht Glucke, jetzt müssen wir denen noch mehr Eier unterjubeln, damit wir Junge kriegen. Und da waren jetzt manchmal so 10, 15 Eier, die man da drunter, das hat der Hund dem Huhn nichts ausgemacht. Und nachts sind die, als die klein waren, sind die natürlich immer von der Glucke. Die hat es, Umgeführt worden. ja, die hat auch, wenn sie Futter gesehen hat oder gefunden hat, hat sie dann auch laut gegeben, da kamen die alle zu dahin gerannt, nicht? Das ist übrigens auch, wenn der Hahn da ist, der Hahn hat ja auch dann, wenn er Futter gefunden hat, auch gekräht oder sag mal, lauter losgelassen, dann kamen auch alle Hühner dahin, weil sie wussten, da ist jetzt was zum Fressen. Ob es gereicht hat für alle, ist eine andere Frage, nicht? Und so war das auch mit dem Kleinen da, nicht? Und ja, man hatte schon viel Hühnerfleisch gegessen. Also wenn man da zu Besuch kam, unangemeldet sowieso immer, dann war da immer dann ein Huhn wurde da geschlachtet. Das hat man auch alles selber gemacht und also auch gerade nicht in einer Metzgerei nein, gegeben. nein, Metzgerei hat man auch gar nicht im Dorf gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, in welchem man eine Metzgerei gesehen zu haben. Das haben ja, die haben ja alles selber gemacht. Die haben ja alles selber gemacht. Ne? Tauben hast du mir auch noch Tauben, ja, gesagt, das war in hätten sie Pasu. gehabt. Das war in Pasu. In Betschmen war mit Tauben nicht viel los. Warum, weiß ich nicht. Also das war ja auch, es waren da nicht so große Bauern. Vielleicht das bei meinem Großonkel, der könnte vielleicht gehabt haben, so Taubenschläge, das war ein großer Stamm, Holzstamm irgendwo in der Mitte, also wo er nicht gestört hat, nicht? Und etwa in 5 Meter Höhe oder 4 Meter Höhe war dann so ein Taubenschlag, ja, vielleicht achteckig, nicht? Und überall waren da so dreigeschossig immer so diese Nester. Und da hat man auch immer Täubchen gehabt, die man dann auch gegessen hat. Also das war allerdings für mich eine Knochenarbeit, weil es nur Knochen gab. Da waren so viele Knochen, dass ich gleich verzichtet habe drauf. Aber die Tauben hat man mehr zum Ja, Vergnügen die hat gehalten, man also eigentlich, die als hat man, ja Tradition. gut, es war ja viel, viel im Hof, was fressbar war, nicht? Also Körner bestimmt sehr viele, auch Maiskörner und alles, was da so immer verloren gegangen ist bei diesen Umschichterei. Und da hatte man, ja, man hatte auch Katzen, also wegen den Mäusen, die waren ja auch wichtig. Und selten ein Hund, eher Katzen waren jede Menge. Und die waren da, damit sie eben die Mäuse in Schach halten. Die Tauben, ja, um den Hof sauber zu halten, das war ja natürlich auch immer eine Arbeit, die war immer am Samstag Nachmittag. Da hat man gesehen, wie sie den ganzen Hof sozusagen gesäubert haben mit, Fischen, ja, Kehren und mit Kehren, und die Besen, das waren Besen aus Reisig, nicht? Die waren so richtig gebündelte Reise, gebunden. Ja, ja, die nicht? Reisebögen. So wie man denn, solche Besen, wie man der Hexe unterschied, nicht? Ja, das war so. Und dann hat man manchmal, wenn es sehr staubig war, auch etwas mit der Gießkanne rumgeschrieben. Man hat ja keine Wasserleitung in dem Sinne gehabt, sondern eben einen Brunnen. Entweder einen Ziehbrunnen, das war so ein Brunnen, den man sozusagen von einem Galgen, wie man es oft im ungarischen Pusta-Gebiet gesehen hat, mit einem langen, an einem Ende einen Stein und am anderen Ende mit einer Zugkette, wo man einen Eimer dran hatte, und mit dem hat man dann, und mit Hilfe dieses Gegengewichtes von Jan, hat man dann das Wasser hochziehen können. Ja. Das waren meistens so in großen Bauernhöfen. Bei kleineren Bauernhöfen, die hatten mehr nur so eine Winde, das war also Gestell über dem Brunnen. So und Und ja, und dann. da war eine Walze, und die Walze war an einem Rad, an einem Wagenrad. Dem Wagenrad hat man dann das runtergelassen und auch wieder gehoben. Also das Wasser war ja relativ bald da, also vielleicht 2, 3 Meter, nicht? Und da war das Wasser schon, das Grundwasser schon da, und das hat man dann, das war sehr kühl, Und und das war trinkbares Wasser ja, direkt also oder davon, abgekocht? nein, das haben wir alles so getrunken davon. Also das war auch abgedeckt, sodass kein Regenwasser reinkam. Bei den anderen Ziehbrunnen, das war mehr auch so für die Tiere, nicht? Was man dann noch machen musste, oder sagen wir mal, da finden konnte, war, dass man immer vor dem Haus, also an der Längsseite des Hauses, das war sozusagen im Eigentum, noch im Eigenbereich, hat man einen Garten gehabt. Und ein Teil, wo man Kartoffel und solche, also Gemüse angepflanzt hat. Im Prinzip war das also alles vor dem sogenannten Treppplatz, wo sich dann das Dreschen, das andere alles abgespielt hat. Vorne war das etwas vornehm, in Anführungszeichen. Da wollte man nicht, dass da sehr viel Umtrieb ist, nicht? Auch platzmäßig war das auch, konnte man sich das leisten, denn diese Grundstücke waren ja alle wie ein Handtuch, schmal und lang, und dann hat sich dann alles so nach hinten entwickelt. Und ja, das Und war. vom Anbau, also Gemüse hat man nicht angebaut, Peperonen Ja, oder doch. Gurken, Kürbis, Ja, also Kürbisse. Melonen. Also Kürbisse und Wassermelone, die hat man in den Maisfeldern gehabt. Da hat es Melonen gehabt und Kürbisse gehabt, und die sind dann einmal reingekommen, waren da immer welche dabei. Die hat man nicht zum zum Verkaufen angeboten, Zum sondern sie war einfach Eigengebrauch, nur für Eigenverzehr. Eigengebrauch und dann für die, vielleicht sogar, wenn es zu viel war, eben den Schweinen gegeben. Die haben die auch, die haben auch gerne von die ganze Schale haben die gefressen mit einer Wonne, das hat man weit gehört. Ja, Gemüse hat man schon angebaut, man hatte Also auf Feldern, nicht nur nicht so im Feld, aus nein, dem nein, nein, Hof. nein, nein, Feldern kam. Aha. Nicht, dass ich wüsste. Keine Bohnen oder Das war alles im Hausgarten. alles im Alles Haus. im Hausgarten. Ich meine, man muss sich vorstellen, das Haus ist vielleicht 10 Meter lang oder vielleicht auch 12 Meter lang, nicht? Und dann dahinter kommt vielleicht hier mit Grundstück war vielleicht 30 Meter. 30 Meter mal 10 Meter war dann der Hausgarten. Da gab es alles so für eigenen Gebrauch, nicht? Da gab es Buschbohnen, Stangen, Stangen, Bohnen. Bohnen. Das habe ich überhaupt nicht gekannt. Und auch keine Stangengurken. Weißt, diese Ja, langen Gurken, langen, ja, das waren nur immer die nur die anderen kleinen. Gurken. Und die hat man dann eingelegt auch. Die hat man dann im Winter gegessen auch. Aber sonst war das genauso die Bohnen. Die Bohnen, das waren mehr Buschbohnen. Die Buschbohnen wurden dann auch reif, bis sie tatsächlich. Die hat man nicht grüne Bohnen. Grüne Bohnen, doch grüne Bohnen hatten sie auch gehabt, aber das ist nichts anderes als die gleiche Bohnen, nur als früh geerntet. Und dann hat man natürlich viel Vorratshaltung Ja, musste. betreiben müssen. Man musste alles einwecken und alles vorbereiten für den Ja, Winter. gut, also sagen wir, die trockenen Bohnen, die waren alle in Säcken, kann mich erinnern. Die Gurken waren eingelegt, die Tomaten hat es auch gegeben, aber die hat man so viel nicht gebraucht oder nicht verwendet. Man hatte anderes gehabt. Gärtnereien, die hat man eigentlich nicht gehabt, sondern das waren immer Bulgaren. Fast in jedem Dorf war ein Bulgare, der eben eine Gärtnerei betrieben hat. Also Gärtnerei ist schon hochgestochen. Also es war einer, der einen Ziehbrunnen hatte. Nein? Keinen Ziehbrunnen, der hatte einen Esel gehabt und den Esel hatte da immer Ja, rundum, rundum, ja. damit das Wasser rauskommt und um zu bewässern. Und der hatte dann Tomaten und Paprika. Manchmal hat der Bauer selber auch Paprika. Es hängt also immer davon ab, hat man die Zeit, das zu betreuen, nicht zu bewirtschaften. Paprika und Tomaten, das musst du auch gießen, Ja, nicht? ja, ja. Jetzt hast du ja nicht so einen Schlauch, wo du da hinlegst, sondern das musst du ja dann Alles mit alles mit den Kannen. Kannen da tragen und so weiter. Da hat dann manche Frau gesagt, na, das mache ich nicht, ich habe hier zu waschen, ich habe hier das zu machen, hier kochen und das. Das war also schon, ich meine, sagen wir, die Hühnerwirtschaft und sowas, so, Ja, das hat ja alles die Frauen gemacht. erzähl, was die Frauenarbeiten Ja, waren, die ja? Frauen, musst du dir vorstellen, ein Waschtag, das ist ein Tag, da wird nur gewaschen. Nicht? Das ist mal vielleicht alle 14 Tage oder vielleicht, wenn man viel Wäsche hatte, dann hat man es vielleicht jeden Monat machen müssen, aber wenn man viel Wäsche wieder Großen hatte, Kesseln in dann großen kochendes Kessel musste Wasser. das Wasser gekocht werden, also Was zuerst geheizt mal dann? geheizt werden, ne? Dann musste wieder hier wieder die Maisstängel holen, dann musstest das also es war schon eine Heidenarbeit, also es war immer gut, wenn die Familie, also die Mutter auch Mädchen hatte zur Welt gebracht, um eine mitzuhelfen, denn da hat kein Junge mitgeholfen, nicht? Dann das Kochen alles, da kamen sie gut, die haben dann relativ einfaches Essen gehabt, viel mit Eintopf, also Kartoffelsuppe oder ja, alles, was man so mit Schweinefleisch auch machen konnte, wenn man immer Fleisch, aber man hatte auch viel Würste gemacht bei der Schlachterei. Ja, übrigens, die Schlachten ist ja auch so eine, ja, eine Arbeit, die man am Anfang. Ja, das hat man immer im November gemacht. Im November war der Schlachtmonat und da hast du dann, wenn du da im Dorf warst, hast du überall Schreie gehört. Überall haben die Schweine geschrien, weil sie dann ja eben lebend abgestochen worden sind, nicht mit einem Schnitt im Hals und haben sie ausbluten lassen, nicht? Was mit dem Blut gemacht worden ist, weiß ich nicht, jedenfalls keine Blutwurst. Es hat keine Blutwurst gegeben. Und da war dann ja auch so ein Schlacht, Ach Gott, da waren auch ein Haufen Leute, man immer ein Gedränge von Menschen. Da war der Schlachter und der Mann, musste auch ein Kessel heiß gemacht werden, da wurden die Därme wurden gewaschen, die waren dann also für die Wurst gedacht, nicht? Also als Wursthülle. Und Und es gab aber doch einen Schlachter, der das als Beruf hatte. Der kam auf Stör, würden wir ja, sagen. Der genau, ging von das Haus war zu einer, Haus. genau, das war sozusagen, ich nehme an, ein gelernter Metzger oder zumindest mal so weit ausgebildet, dass er richtig Töten konnte. das Fleisch sortieren konnte, Konnte. ne? Rippchen und so weiter. Ich weiß noch, dass man Fleisch hatte mit Rippe, mit so einem Teil von der Rippe, nicht? Also Koteletten, ja, Koteletten, nicht? Kotelett. Koteletten und ja, man hat dann Seitenspeck, kann ich mir erinnern, Seitenspeck, das war dann so ein bisschen Fleisch, aber viel Fett. Und dann hat man eben Bratwürste gemacht. Man hat ja Bratwürste, die man dann noch, weil jedes Haus hat eine Rauchkammer gehabt im Dachboden. Der Rauch vom Heizen oder vom Kochen, der ging durch diesen Raum und dann erst in den Schornstein, Ja, eine also versetzt, Räucherkammer. eine Räucherkammer. Und da hat man viel geräuchert, weil man das besser sozusagen halten konnte. Und das andere Fleisch wurde gepökelt, also es wurde in eine, ja, in Lache, in eine ein La Lache, ja, eine das war Pökeln. meistens ein Fass, das wurde dann, da wurde es dann reingelegt und dazu war in einer Flüssigkeit dann, weiß ich nicht, da musste immer rausgenommen werden und gewaschen werden, bevor man es also zum Braten bereitgelegt hat, weil die Bratwurst, die geräuchert war, war zu schnell gemacht. Ne? Die hat man dann auch gegessen. Man hat auch reinen Speck hat man auch gegessen. Und zwar mit Paprikapulver eingeschwitzt, nicht? Und dann hatte man den auch mit Brot. Ja, man hat auch das Fett hat man ja auch ausgelastet, Ausgelassen. ausgelassen. Und dann waren diese Grieben da, die Rest von diesen kleinen Stückchen da, die hat man dann in Kolatschen hat man dazu gesagt. Also es ist auch ein Wort, das mehr ungarisch klingt und wahrscheinlich vom Ungarn kommt. Das ist also ein Gebäck. Das waren so meistens solche runde Scheibchen da, nicht von vielleicht 3, 4 Zentimeter. Nein, mehr. Vielleicht so wie das da hier, die fast 10 cm Durchmesser, die man dann mit Grieben und dem Mehl zu einem Kuchen Ja, oder wie Keks. Krapfen und in Fett ausgebacken, oder? Also nicht so wie ein Krapfen. Also sie waren schon ausgebacken, aber ja, die waren aber so wie so Kekse, nicht? Dann nicht. Sie waren aber warm. Warm wurden sie Warm und gegessen, nicht? salzig, oder? Nicht süß. Also viel, mir haben sie nicht geschmeckt. Also ich habe mich nicht drum gerissen. Also ich würde auch sagen, mir haben sie nicht geschmeckt. Vielleicht waren sie, weil sie salzig waren, kann ich vorstellen. Ja. Noch eine Frage, gab es dann in den Dörfern auch je zum Beispiel einen Schuhmacher oder irgendjemand musste sich ja auch noch um Flicken kümmern und Ja, also das war schon so, dass da, also was auf jeden Fall viel gebraucht worden ist, das war da was? ein Schmied. Ein Ja, Schmied für die war vielleicht nicht Wagen und einer, die sondern zwei. Pferde. Es war auch bestimmt ein Wagner da, nicht? Und am Anfang der Besiedlung war das natürlich ein Problem, weil die ersten Siedler nur Bauern waren, da waren keine Handwerker. Und das hat man dann nachgeholt. Mit der zweiten Welle, da waren dann viele Handwerker dabei. Und dann kam auch mal, dass ein Schneider und ein Schuster, aber ich wüsste jetzt anhieb nicht, ein Schmied kann ich mir, wusste ich auf alle Fälle, weil ein Verwandter ein Schmied war. Andere, doch, Schneider kann ich mich auch erinnern, es war sogar auch ein Onkel. Das kann ich vielleicht jetzt noch einflechten. Die Mutter war ja aus einer Familie, wo die Buben, also die Männer, alle ein Handwerk gelernt haben. Ja? Da war ein Schneider dabei, ein Tischler, also ein Tischler dabei, ein Wagner dabei, Und ein Friseur, wobei ich den jetzt eigentlich für das Älteste war, der Friseur. Also ich meine, das hat er offenbar nebenberuflich gemacht, denn er hat ja auch Landwirtschaft gehabt und er Ja. musste gemacht werden. Also so hat er so nebenher noch bares Geld, nicht? Und Ja, ist praktisch, ne? Hat ja, man alles genau. in der Familie. Schuster, na, man hat ja keine Schuhe in dem Sinne gehabt. Also im Sommer ist man barfuß, also gut, die Erwachsenen nicht, aber die Kinder liefen alle barfuß rum im Sommer. Ich auch dann, auch wenn ich dort war. Nicht? Und wenn man dann abends die Dings gewaschen hat, dann ist man in ein paar Schlappen, das war aus Stoff, das hat man selber gemacht, das haben die Frauen auch selber gemacht. Die Frauen haben auch gesponnen, nicht? Wobei sie selber wohl nicht gemacht haben, weil sie keine Schafe hatten. Ja. Aber was sonst immer war, die Socken, die waren alles Wollsocken. Die Männer haben im normalen Fall, haben die aus Leder Schlappen gehabt, mit einem Also Holz zum Holzpantine Hals, Holzpantine, und nicht? oben ein Lederband Und dann drüber und Leber, so. also direkt dann, also der war dann Ja. Ja. geschlossenes Lederteil, ja? Ja. Da ist man reingeschlupft. Und so hat man hat dann auch am Sonntag solche Dinge getragen, mit weißen, also rohen Wolle gestrickte Socken. Ja. Das war so Usus, wenn du dann am Sonntag nach der Kirche, ne, dann saß man vor dem Haus und die alten Frauen oder vielleicht auch noch Jüngere, die waren immer am Stricken. Wenn sie so vor der Straße war, dann hat man immer Ein ein Bänkchen. Bänkchen gehabt und da hat man dann geschwatzt und so weiter. Und da, die waren immer am Stricken. Ich habe nie eine Frau gesehen, die mit dem Handy im Schoß gesessen war. Habe ich wirklich nie gesehen. Die waren immer etwas haben sie gemacht. Nicht? Und wenn das so große, ja, wenn du dann auch Mägde oder Knechte hat es ja auch gegeben, aber das war dann nur bei meinem Großonkel, der hat selber keinen Finger krumm gemacht. Er hatte seine Knechte gehabt und seine Mägde, nicht? Da waren, also ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls bei der Ernte mindestens 4 Knechte gehabt. Weißt du, ich Und habe mir nur überlegt, auch mit der Kleidung irgendwo, dass man alle Kleidung selber macht. Hatte man solche alten Singermaschinen schon irgendwo nein, stehen, eine nein, mechanische noch zum nee, also Träfeln oder nein, nein, wer hat die Kleider gemacht? also ein Spinnrad habe ich fast in jedem Haushalt gesehen, nicht? Und meine Mutter selbst hat auch die Wolle gesponnen und hat auch damit gestrickt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Wollsocken hatte. Also das hat sie wahrscheinlich, das war noch ein Übrigbleibsel oder ein Erbstück und das hat sie dann behalten. Also selber. Also ich weiß nur, dass ich es konnte. Nicht? Und ich nehme auch an, dass man, also Reparaturen, also ein Loch, ich weiß, dass man, wenn da ein Loch im Strumpf war, das hat sie dann eigentlich gepflegt. Nicht? Das war dann, da hat sie da so ein rundes, sah aus wie ein Pilz mit so einem runden Kopf da, nicht? Zum Stopfen. Zum Stopfen hat sie die Strümpfe gestopft. Also heutzutage schmeißt man sowas weg, aber damals war das alles nicht so. Man musste auch, wenn man sowas kaufen wollte, haben sie auch gemacht, aber da musste man klar sein, also wann haben wir Zeit, um jetzt in die Stadt zu fahren mit dem Pferdewagen, Wow. nicht? Und jetzt, wo findest du also das hat man natürlich damals schon gewusst, da gehst du da zu dem und dem und dem und dem, nicht? Das ist ein Schneider und dort ist ein Schuster und so weiter, da bestellst du es, wenn wirklich einen Schuh brauchst oder so. Aber vieles ist in Eigenarbeit, in Eigenkenntnissen von ein paar Griffen hat man auch solche Sachen erledigt. Also Kleid, ich glaube, so Schürze zu nähen oder sowas, das hat Das man nicht, konnten das haben sie Pferde. alle selber gemacht. Da kann ich mir nicht vorstellen. Ein Kleid, ja, Gab das es waren alles. auch so etwas wie Hausierer, dass Leute in den Ja, Dorf ja, ja. rumgingen und was Ja, anboten? das waren diese Bauchläden. Also die kamen ja Ja. öfters und bei dem konnte man auch was bestellen. Aber das waren so Kleinigkeiten, die er selber tragen konnte. Nicht? Ja. Also man konnte nicht jetzt sagen, Der jetzt hier, Hausierer. bring mal eine, ja, sagen wir mal, ein Nachttischschränkchen, das hatten sie sowieso nicht, aber irgendwas, wo es größer war, was er so mit sich schleppte, hat einen Rucksack gehabt und auch so ein Laden. Bauchladen. Da konntest du, sagen wir mal, Nähzeug kaufen, also eine Nadel, da konntest du, was weiß ich, auch mal eine Kette kaufen, wenn sie bestellt hast, nicht? Sag mal, fürs Tier da irgendwo oder sowas. Also mehr so, wie heißt es normalerweise im Geschäft, wenn du in ein Geschäft gehst? Mit so, Eisenwarengeschäft na, mit ja, so kleinen ja, Sachen. aber das heißt noch Kurzwaren. Kurzwaren. Das war mehr Kurzwaren, da konntest du ein Metermaß so aus so eingerolltes kaufen, dann, nicht? So ein Schneider. Na, da konntest du vielleicht auch, wenn die Schulanfang war, vielleicht auch Bleistifte kriegen oder sowas, aber das war auch so, dass man damals ja noch mit Griffel, aber Griffel hat er vielleicht verkauft und Tafeln, wenn die Zeit war dazu, nicht? Wenn die Schule angefangen ist, wie heute auch, kommen dann die Hefte und so weiter. Heft hat man damals ja nicht gehabt, also ich schon, aber damals mein Vater, die haben alles nur mit dem Griffel und auf mit die der Tafel, mit der Schiefertafel. Schiefertafel geschrieben, nicht? Sag mal, Betschmann kann ich mich nur erinnern an ein Gasthaus. Da gab es nur ein Gasthaus. Und ich weiß gar nicht, ob man dort ein Essen kriegt. Ich meine, nur zum Trinken. Da ist man dann manchmal sonntags sind, oder Samstag oder weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls hat man da die Möglichkeit gehabt, ja, ob es einen Wein gekriegt hat, Wein trinken oder vielleicht eher Obstsaft oder so. Aber ich meine, Wein hast du da gekriegt, Rakia, also Schnaps auch, nicht? Das war, es gab ja auch Serben im Dorf, nicht? Und die haben ja was anderes mit ihrem Zeug gemacht. Nicht? Weil Obst hat man dann auch. Was hat man denn mit dem Obst gemacht? Man hat eigentlich, ach gut, ich kann mich erinnern an Aprikosen, die hat man geerntet und gleich gegessen. Also zum Beispiel mit zum Knödel machen oder sowas und vielleicht einen Kompott zu machen, aber ich glaube nicht, dass eingeweckt worden sind. Vielleicht, wenn jemand viele Bäume davon hatte, aber meistens waren die Bäume, also entweder hat man einen Pflaumenbaum gehabt oder einen Kirschbaum oder einen Pflaumenbaum, aber nicht zwei Bäume oder zwei oder gar drei Bäume, das hat keiner gemacht, das war schon zu viel, nicht? Kirschen hat man oft eingelegt, dann der hat man als Kompott dann immer servieren können und hat es auch so gegessen. Was hat man noch eingelegt? Alles was, also Äpfel, Birnen. Äpfel, ja, Birnen, Äpfel war das natürlich so. Die Äpfel wurden dann irgendwo gelagert, aber wo haben sie gelagert, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß, dass ich mein Leben lang, also wenn ich da irgendwo auch meine Mutter noch, die hat selber auch Äpfel aufgehoben, aber dann immer an einem Gestell. Ja, dann immer die schon ein bisschen etwas Wurm oder sagen wir mal ein bisschen faul waren, die hat man dann als erstes gegessen. Das heißt, von diesen alle, die man früher da hingestellt hat, hat man immer nur die Schlechten, hat man nur die Schlechten gegessen, bis er alles schlecht war. Und lauter, ja, das war halt nicht. Aber so einen Raum, Raum jetzt. Ja, Walter ja. Hat im Schöpfchen, ja, dass man dort den Hoden, das Einlager, Kartoffeln, dann die ja. Äpfel. Nein, ja, gut, dafür, also um etwas kühl zu halten, war eigentlich ein Erdkeller. Alle Häuser waren nicht unterkellert. Da war nur eine Stelle, da war dann so eine Grube von vielleicht 1 mal 2 Meter in der Erde. Vielleicht Meter oder 2 Meter tief, ja, man musste eigentlich gebückt reingehen. Es war dann so eine Falle, eine Tür, die so ein bisschen schräg angelegt war, die konnte man dann aufheben und ging da so eine Leiter runter. Aber man musste gebückt reingehen, man konnte nicht stehen drin. Und da hat man Milch aufgehoben, Milch, Butter, also alles, was schlecht, sehr schlecht, also schnell schlecht wird, nicht? Ja, in der das Wärme. Hat man dann, und da war das etwa, ja. Würde ich sagen, immer irgendwie 10 Grad weniger als oben, nicht? Also, und zwar also kühl. Das weiß ich allerdings auch feucht, nicht? Das war ja alles nur eigentlich eine Lehmerde, die da war. Das, Ich bin nicht gerne runtergegangen, weil es ein modriger Brot hat man auch drin aufgehoben. Aber wenn ich heute denke, wenn irgendwo ein bisschen sagen wir, Schimmel dran war, das hat man weggeschnitten. Das hat man nicht das ganze Leib weggeworfen, nein, sondern nur das Stück. Und es war auch so, dass man es dann, also man hat dann nicht geschmeckt, dass es modrig war, also schimmlig, ne? Ja, Weil man das also Stück, über das, was man so gegessen hat, was man könnte so man gegessen. auch noch reden, vielleicht ein nächstes Mal. Ich sehe, dass wir jetzt eine Stunde Ach gesprochen so. haben. Gibt es noch Ja. etwas, Was was zur du Ernte? vergessen hast? Eines muss man, aber das werde ich vielleicht von Neupasor erzählen. Das sind dann die Bäume. Die Bäume, die Die Maulbeerbäume. Ja, Maulbeerbäume, das ist also, ein ganz anderes Kapitel, nicht? das heben Und wir das auf reden für wir auch nicht. Passover. Ja, für Jetzt haben wir Passover. viel gehört Ja. über die Landwirtschaft. Schafft, ja. Ja, Ja. gut. Danke.